Am Donnerstag kommen neue Filme in die Kinos und ich freue mich, dass die Kritikerin Anke Lewicke uns Orientierungshilfe gibt und sagt, was wir von dem französischsprachigen Film des Kanadiers Philippe Falardeau erwarten können und was von einem Thriller, den der Amerikaner Sean Durkin gedreht hat. Fangen wir mit Monsieur Lazare von Philippe Falardeau an. Der Titel ist ja auffallend schlicht. Und nun gibt es immer wieder mal Filme, die häufiger den Titel, den Namen ihrer Helden tragen, aber so eine offizielle Anrede wie Monsieur, die kommt eigentlich so gut wie nie vor. Drückt sich darin eine gewisse Distanz zur Titelfigur aus? Ja, das könnte man sagen, weil die Hauptfigur ist ein Lehrer und Lehrer sind ja nun mal Autoritätspersonen, sogenannte, die man mit Herr oder Frau anredet. Und vielleicht kommt hier noch eine andere Distanz mit rein, weil dieser Lehrer aus Algerien kommt und das ist natürlich eine ganz fremde Kultur für diese franko-kanadische Schulklasse. Und dann kommt vielleicht noch eine neue, andere Distanz mit hinein, weil der Lehrer ist Ersatz. Weil die eigentliche Klassenlehrerin hat sich aufgehangen. Und so fängt der Film eben auch an. So, es ist ganz schön inszeniert. Man hat die ausgelassenen Schüler auf dem Schulhof. Einer der Jungs muss dann zurück ins Klassenzimmer die Milch reinbringen. Und dann sieht er da die Lehrerin hängen. Und auf einmal wird alles still. Und diese Stille schlägt dann in ein Schweigen um. Es gibt dann zwar eine Psychotherapeutin, die den Kindern helfen soll und auch den Lehrern, aber im Grunde ist dieser Selbstmord ein Tabuthema. Und dann kommt dieser Monsieur Lazare und der versucht, dieses Schweigen zu brechen, weil er weiß, dass das Schweigen verdrängen heißt und dass die Trauer doch immer wieder sich Ausdrucksformen sucht. Das Thema Suizid bzw. Tod schreckt ja doch viele Besucher ab, aber dieser kanadische Film lief schon mit ziemlich viel Erfolg in Kanada selbst, aber auch auf Festivals. Wie erklärt sich das? Weil es einfach ein schöner Film ist und weil er das Drama nicht noch weiter dramatisiert und weil der Film und eben auch die Hauptfigur, dieser Lehrer, einfach Raum und Zeit geben, sich der Trauer zu stellen. Also man sieht zum Beispiel, es ist wirklich eher ein beobachtender Film, der eben nicht die Trauer groß inszeniert, sondern man sieht die Schüler eigentlich ganz konzentriert sitzen und dann sieht man aber, wie ein Schüler wieder auf die Stelle blickt, wo sich die Lehrer aufgehängt hat. Und dann ist auf einmal die Trauer wieder da. Und was auch ganz gut inszeniert ist, ist eben, dass man mitbekommt, dass der Monsieur Lazare ein eigenes schmerzliches Erlebnis hat. Seine Familie wurde in Algerien wegen politischen Gründen ermordet. Und deshalb gibt es so eine spiegelbildliche Trauer. Und er kann sich eben dadurch auch anders auf die Schüler und Schülerinnen einlassen. Und er gibt ihnen dann eine Fabel zu schreiben, damit sie so ihre Trauer ausdrücken können. Und er schreibt selbst auch eine Fabel, die er dann den Schülern vorträgt. Und man kann vielleicht sagen, dass der Film selbst eine Fabel ist, eben über Gewalt und Tod und über die Wege, damit umzugehen. Eine sehr, sehr schöne Fabel. Und jetzt kommt der große Haken und das ist wie immer die deutsche Synchronisation, weil in der Originalfassung spricht der Lehrer einwandfreies Französisch und ich frage mich, warum er dann bei der deutschen Übersetzung einen Akzent haben muss. Schade, schade. Der zweite Film, über den wir jetzt reden, Anke Lewicke, reiht im Titel gleich vier Namen aneinander, Martha, Marcy, May, Marlene. Steht da eine Frau mit vier Vornamen im Zentrum oder sind vier Frauengestalten gemeint, die eng miteinander verbandelt sind? Nein, tatsächlich bekommen wir es hier mit einer jungen Frau zu tun, die an Paranoia leidet, an einer Identitätsstörung, die eben mehrere Persönlichkeiten hat. Und wir sehen sie am Anfang auf der Flucht. Sie flieht aus einer Sekte zurück zu ihrer Schwester, ist da im Ferienhaus. Und sie wird aber immer wieder eingeholt von den Ängsten, dass die Sekte sie zurückholt könnte. Und dieser Film hat so was David Lynch-haftes. Es ist ja ein Regiedebüt, aber es ist so ein Psychothriller im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat wirklich das Gefühl, die Kamera gräbt sich in die Gehirnwindungen rein und mit der jungen Frau weiß man bald selbst nicht mehr, was ist real, was ist Wahn und ist der Wahn vielleicht nicht doch realer als die Wirklichkeit. Wenn die Heldin immer zwischen zwei Welten wandelt, werden diese Welten als Gegenwelten dargestellt? Ja, ein bisschen schon. Einerseits haben wir natürlich diese Hippie-Welt, diese Kommunenwelt, wo man auch an Charlie Manson denken muss. Dann haben wir die sehr spießige Gegenwelt der Schwester, aber die werden eigentlich, ich würde das nicht so gern 1:1 lesen. Es ist aber trotzdem ein Unbehagen an der Kultur, was hier formuliert wird, an einer Amerika, wo es vielleicht gar keine Möglichkeit mehr gibt für junge Menschen, sich irgendeine Projektionsfläche zu suchen, die auch wirklich stimmt. Und deshalb die Frage dieser jungen Frau, wer bin ich überhaupt? Was macht meine Identität aus? Anke Lewicke über Sean Durkins Thriller Martha, Marcy May Marlene kommt in ihrem Urteil gut weg, ebenso wie Monsieur Lazare, das Lehrer-Schüler-Drama des Franco-Kanadiers Philippe Falardeau. Das sollte man sich allerdings im Original mit Untertiteln angucken. Beide Filme kommen am Donnerstag in unsere Kinos.